Im Studentenquartier von Belfast herrscht sommerliche Betriebsamkeit. Hier begann auch die Labour-Politikerin Kate Hoey ihre Ausbildung, denn sie ist, obwohl sie seit über einem Vierteljahrhundert den Londoner Wahlkreis Vauxhall im Unterhaus vertritt, eine gebürtige Belfasterin. In ihren Studienjahren war sie Marxistin. To be skeptical about the EU has been seen as very much a sort of right-wing approach. But that's beginning to change now, and that's where the real change is happening, even within my own party. Euroskepsis habe lange Zeit als Reservat der Rechten gegolten, aber das ändere sich jetzt, selbst innerhalb der Labour-Partei. There has been a refusal almost within the Labour Party to discuss the EU. In den letzten Jahren habe Labour zur Europapolitik vornehmlich geschwiegen, nur wenige Abgeordnete nehmen an Debatten teil. Erst wenn Themen wie die Einwanderung oder die Stimmengewinne der antieuropäischen UKIP-Partei das Thema hochspülten, weil Labour sich weigere, Grenzkontrollen einzuführen, wachten diese Kollegen auf. Intelligent as all as they are, they've not engaged themselves with the real issue. And it's only when something like immigration happens or they see that UKIP is getting votes because of not us not wanting to control our own borders, that they start to then look into the issue. Die Bedrohung Labours durch UKIP, namentlich im Norden Englands, ist aber nur ein Faktor, der das Umdenken bestimmt. Relevanter vielleicht ist eine linke Kritik an der EU. So I think from a progressive left-wing point of view. Aus dieser Perspektive habe die EU aufgrund ihrer Obsession mit Wettbewerb und Märkten zum Beispiel die Privatisierung der britischen Post erzwungen. We would not be able to, for example, as some of our candidates for leadership of the Labour Party want to renationalize our railways, we would not be able to do that under EU rules. Unter geltendem EU-Recht wäre es auch nicht möglich, die britische Eisenbahn wieder zu verstaatlichen, wie das derzeit von einigen Kandidaten für den Vorsitz der Labour-Partei versprochen werde. In diesen Fragen denke die Linke eben anders. Not seeing private capital as being the only way that you can ever run things. Für sie sei privates Kapital nicht die einzige Methode. Multinationale Interessen hätten allzu viel Einfluss in Brüssel. Because of what's happened in Greece, because of what's happened over a period of time in terms of the privatization agenda. Die Behandlung Griechenlands und die Resultate früherer Privatisierungen führten zu einer neuen Sicht der Linken auf die EU. And see it not as that benign organization that die nicht mehr als eine wohlmeinende Organisation gesehen werde, die Grenzpfähle entferne und Sozialismus bringe. It's not quite as simple as that. Aber so einfach sei es eben nicht. Hoeys Perspektive erhält zusätzliche Sprengkraft wegen der derzeitigen Wahl eines neuen Labour-Vorsitzenden. Der überraschende Vorsprung des altlinken Jeremy Corbyn erschüttert alte Gewissheiten. Well, Jeremy is the most eurosceptic of the candidates. Corbyn sei mit Abstand der euroskeptischste Kandidat. Das werde alles verändern. I think if Jeremy became the leader, there'd be a huge change in so many things. Hoey plant eine überparteiliche Koalition, die für einen Austritt aus der EU zu Felde ziehen werde. Sie verweist auf die historischen und kulturellen Bindungen an das Commonwealth, mit dem die Briten ein engeres Verhältnis hätten als mit zahlreichen europäischen Ländern. Und sie hat auch schon ein Motto. The great slogan, I think, is no thanks, we're going global. Nein, danke, wir denken global. Die 69-Jährige ist zuversichtlich, das Referendum sei eine Chance, die ergriffen werden müsse. This is a huge opportunity, so I hope that we can make the most of it and yes, I think we can win.